König Ödipus, erste Hauptszene. Ödipus mit Gefolge tritt aus dem Palaste, der Chor. Ödipus, ihr flehet zu den Göttern, und sie haben den einzigen Weg uns schon gezeigt, auf dem wir zu der Rettung aus der Not gelangen. So hört denn meine Stimme, selber fremd in Theben, als die Schandtat vorgefallen, die all dies Weh auf diese Stadt gebracht, vermag ich kaum den Täter zu entdecken, wenn nicht ein Fingerzeig zuteil mir wird. So sei's denn allem Volke kund zu wissen, wer unter euch es weiß, wer jener war, der einst den Labdakiden Laios schlug, der soll mir alles künden, was er weiß. Er soll es tun, und ob er auch sich selbst verklagen müßte, denn ihm soll zur Strafe nichts Schlimmeres widerfahren, als daß er dies Land vermeiden soll für ewige Zeit. Gehört der Mörder einem fremden Volk, und weiß ihn wer zu nennen, soll er's tun und reichen Danks und Lohns gewärtig sein, den er aus meiner Hand empfangen soll. Wer aber wissend schweigt aus Furcht für sich, aus Schonung für den Freund, dem werde kund. Soweit mein Schwert und meine Herrschaft reicht, soll niemand wagen, gastlich sein zu pflegen, noch ihn zu grüßen, noch ihn neben sich zu dulden bei den heiligen Gebräuchen. Es soll ihn jeder von der Türe stoßen, weil er es ist, wie uns der Gott verkündet, der dieses Elend über uns gebracht. Dies will ich, soll geschehen, und also werde ich mit dem Gott und dem Ermordeten verbündet sein. Der diese Freveltat begangen, sei's allein nun, sei's mit andern verbündet, er, der Mörder, sei verflucht, sein Leben schände Schmach, sein Los sei Elend, ein gleiches treffe den, der wissend ihn in seinem Hause birgt, an seinem Herde ihn duldet, ja, es sei mein eignes Haupt verfallen diesem Fluche, wenn ich's täte. Ihr aber strebt, das Vaterland zu retten, das jetzt verkümmert in des Fluches Bann. Ihr hättet nicht so lange zaudern sollen, zu tun, was sich gebührt, bis daß der Gott es euch befahl. Ihr hättet längst den Mord an einem König und erhabnen Manne schon rächen und versühnen sollen. Nun, da ich der Erbe jenes Mannes bin, mit seiner Gattin selbst das Lager teile, so werd ich für ihn tun, was sich geziemt. Ich will ihn rächen, anders nicht, als ob ich meinen eignen Vater in ihm ehrte. Ich will nicht ruhen, bis meine Hand den Mörder des Labdakiden Laios faßt und straft. Und die mich darin hindern, denen mögen die Götter ihre Staaten nicht gedeihen und ihre Weiber nicht gebären lassen. Sie mögen untergehen in dieser Not. Euch andere Kadmos Söhne alle, die ihr meinen Eifer löblich findet, möge die Huld und Gnade aller Götter segnen. Chorführer, du nötigst uns, durch deinen Fluch zu reden, o Herr, so wie wir selbst nicht schuldig sind an dieser Tat, ist uns auch unbekannt, wer sie vollbracht. Weshalb hat uns der Gott, der dies gebot, den Mörder nicht gezeigt? Ödipus. Wohl wär es wünschenswert, doch was der Gott nicht will, das kann kein Sterblicher erzwingen. Chorführer. Noch eines möcht ich sagen. Ödipus. Rede frei. Chorführer. Der blinde Seher Teiresias schaut die Nacht der Zukunft und Vergangenheit. Was Phoibos schaut, ist ihm auch offenbar, vielleicht, dass er uns Rat zu geben wüsste. Ödipus. Auch dies bedacht ich schon, auf Kreons Wunsch hab ich schon Boten nach ihm ausgesandt. Es nimmt mich Wunder, dass er noch nicht hier. Chorführer. Was man von jener Tat dereinst gehört, ist längst verklungen. Ödipus. Und was hörte man? Ich acht auf jede Spur. Chorführer. Man sagte, Wandrer, nicht Räuber, hätten jenen umgebracht. Ödipus. Das hört auch ich, doch gibt es keinen Zeugen. Chorführer. Und jeder, welcher Kunde geben könnte, wird fliehen vor deinem Fluche, wenn sein Herz nicht ganz verhärtet ist für Angst und Schrecken. Ödipus. Nicht scheut das Wort, wer nicht die Tat gescheut. Chorführer. Und doch es lebt der Richter, der ihn findet, der Richter naht, der gotterfüllte Seher, der einzige der Menschen, welcher weiß, was Wahrheit, Teiresias, er ist da. Teiresias, von einem Knaben geführt, Ödipus, der Chor. Ödipus, willkommen, Teiresias, du, des Geist durch Tag und Nacht, durch Erd und Himmel dringt, du schaust das Elend dieser Stadt, obschon dein irdisches Auge unsere Not nicht sieht. Uns zu erretten riefen wir dich her. Du weißt bereits, wie Phoibos uns verkündet, dass wir Erlösung nur zu hoffen haben, wenn wir des Königs Laios Mörder fassen und diese Stadt, die sie geschändet haben, von ihnen reinigen. Darum, o Seher, was dir der Geist verkündet, sprich es aus, um dich, die Stadt und mich zu retten, um dem Toten volle Sühne zu gewähren. Wir bauen auf dich, und keine schönere Pflicht ward uns zuteil als die, mit aller Kraft, die wir besitzen, Hilfe zu gewähren. Teiresias, es ist ein schlimmes Schicksal, wissend sein, wo unser Wissen keinen Dank gewinnt. Weh mir, dass ich dies Wort vergaß, das längst ich schon erkannte. Nimmer kam ich dann. Ödipus, was sagest du? Teiresias, entlass mich wieder, König, gewähre diese Bitte, und du wirst das deine leichter tragen, ich das meine. Ödipus, du bist der Stadt, die dich geboren, schuldig, mit deinem Spruche nicht zurückzuhalten. Teiresias, zu böser Stunde hast du mich gerufen, das wisse, und entlass mich. Ödipus, bei den Göttern beschwör ich dich zu sagen, was du weißt, uns alle siehst du kniend dich beschwören. Teiresias, und alle seid ihr töricht. Nimmer soll mein Mund enthüllen, was dein Unglück ist. Ödipus. Du weißt und schweigst? Du willst dem Untergang uns weihen und die Vaterstadt verderben? Teiresias. Ich schweig um deinet und um meinetwillen. Lass ab zu drängen, denn ich will nicht reden. Ödipus. Du willst nicht? Willst nicht reden? Nun, wohlan, und wär mein Herz ein Stein, es wallte auf im Zorne gegen dich, du Bösewicht. Teiresias. Du tadelst meine Sinnesart und kennst dein eignes Innre nicht. Ödipus. Wes Herz wird nicht in Zorn entbrennen, welcher sieht und hört, wie du die Stadt verrätst, die dich geboren. Teiresias. Was ich verschweige, wird sich selbst verraten. Ödipus. Und tut es dies wohlan, so rede, rede. Teiresias. Ich schweige, lass deinen Zorn entlodern. Ödipus. Du schweigst? Ich schweige nicht, in meinem Zorne will ich verkünden alles, was ich ahne. So wisse denn, du selbst hast Teil an dieser Gräueltat, hast sie ersonnen, wenn auch ein anderer dir den Arm geliehen. Ja, wärest du nicht blind, ich hielte dich für den Verruchten, der die Tat vollbracht. Teiresias, du meinst, ich sage dir, gedenk des Fluches, den du verkündet, und von diesem Tage erhebe nimmer wieder deine Stimme vor Thebes Bürgern und vor mir, denn wisse, wer dieses Land geschändet, der Verruchte, der bist du selbst. Ödipus. Ha, Frecher! Dieses Wort, und hoffst du, deiner Strafe zu entrinnen? Teiresias, ich bin ihr schon entronnen durch die Wahrheit. Ödipus, von wem belehrt, nicht durch die Seherkunst? Teiresias, von dir, der wider Willen mich gezwungen. Ödipus, wozu? Noch einmal, dass ich es begreife. Teiresias, hast du mich nicht verstanden? Ödipus, nein, noch einmal. Teiresias, der Mörder, den du suchest, der bist du. Ödipus, ha! Du bereust noch dieses freche Wort, das du zum zweiten Male nun gewagt. Teiresias, soll ich noch mehr verkünden, deinen Zorn noch mehr entflammen? Ödipus, sage, was du willst. Teiresias, so sag ich denn, du pflegest im verborgnen, schändlichen Umgang mit den Blutsverwandten und siehst es selber nicht, wie schlecht du bist. Ödipus, wie lange meinst du straflos noch zu lästern? Teiresias, solange als die Macht der Wahrheit siegt. Ödipus, sie siegt, doch nicht mit dir, dich kennt sie nicht, denn du bist blind an Ohr und Geist und Augen. Teiresias, Unglücklicher, so wie du jetzt mich schmähst, so schmähen dich bald alle diese hier. Ödipus, in deiner Macht vermagst du weder mir noch einem andern Sehenden zu schaden. Teiresias, dich stürzt der Gott, nicht ich, so ist's beschlossen. Ödipus, wer sann dies aus, du oder Kreon? Sprich! Teiresias, du selbst, nicht Kreon ist's, der dich verdirbt. Ödipus, o Reichtum, Königtum und Kunst der Künste, du Erste in dem wünschereichen Leben, wie werdet ihr vom Neide doch umlauert, wenn mich um dieser Herrschaft willen, die mir unerbeten als Geschenk man bot, der treue Kreon, er, der ältste Freund, durch schlaue Künste zu verdrängen strebt, benutzend diesen ränkevollen Zauberer, den listigen Gaukler, der als Seher blind nur sieht, wo's goldnen Lohn zu werben gibt. Wohlan, beweise dich als kluger Seher, sag an, wo warst du, als das Ungeheuer hier seine schauerlichen Rätsel sang? Da galt sein kluges Wort, das konnte nicht ein jeder, Kunst des Sehers galt es da. Sag an, wo blieben damals deine Vögel, wo blieb des Gottes Stimm in deiner Brust? Ich kam, Ödipus, ich, kein Seher, nein, ein schlichter Mann, von keinem Vogelfluge belehrt, ich kam, mir half Verstand allein, und du willst mich, Ödipus, mich vertreiben, im Wahne, dass du künftig bei dem Throne des Kreon als der Nächste stehen wirst? Ha, weinen sollt ihr, du und dein Genoss, ehe ich in die Verbannung gehe, wahrlich, du solltest gleich dein schwarzes Sinnen büßen, nähm dich dein graues Haar nicht noch in Schutz. Chorführer, im Zorne scheint es, sprach der greise Seher, und du auch sprichst im Zorne, Herr und König, nicht des Bedarfs, wir müssen sinnen, wie dem Spruch Apollons wir gehorchen mögen. Teiresias, du bist hier König, doch ich kann und werde in Worten Gleiches dir für Gleiches bieten, nicht dir, dem Gotte bin ich untertan, und auch des Kreons Schutz bedarf ich nicht. Ich rede, weil du mich als blind gescholten, dein Aug ist sehend, dennoch siehst du nicht das Laster, das umstrickt dich hält. Du kennst das eigne Haus noch nicht, in dem du wohnst, nicht Weib, nicht Kinder, die du selbst gezeugt. Weißt du, wer dich gezeugt? Ist dir bekannt, dass du ein Feind der Deinen, Feind der Toten und Feind der Lebenden? Der Elternfluch, er treibt mit seinen schauderhaften Schrecken, mit jedem Schlage doppelt treffend, dich aus diesem Lande und dir Sehendem, wenn du dich selbst erkannt, wird tiefe Nacht das Augenlicht verhüllen. Ha, Wo ist der Hafen an des Meeres Küsten, wo der Winkel in den Bergen Kiterons, der nicht von deinem Wegeschrei erschallt, das dich ein schauerlicher Schicksalswind in deiner Ehe Unglücksbucht getrieben? Und noch ein Heer von Leiden siehst du nicht, das über dich und deine Kinder stürzt. Ja, schmähe wieder Kreon, wieder mich, von allen, die auf Erden leben, wird nicht einer jammervoller untergehen als du. Ödipus, und ich ertrag's? Er wagt noch hie zu weilen. Tod, entflieh, entflieh, Teiresias, auf deinen Ruf bin ich hieher gekommen. Ödipus, wußt ich, daß du ein Tor geworden? Wahrlich, ich hätte wohl gesäumt, dich herzurufen. Teiresias, ein Tor nach deiner Meinung hielten mich für klug, die dich gezeugt. Ödipus, wer waren sie? Verweile, wer hat mich gezeugt? Teiresias, der Tag, der dich verdarbt, erzeugt dich, dieser Tag. Ödipus, in Rätsel hüllst du jede deiner Reden. Teiresias, bist du es nicht, der Rätsel lösen kann? Ödipus, willst du zum Hohne meinen Ruhm verkehren? Teiresias, der Tag des Ruhmes ward dir zum Verderben. Ödipus, es sei, um diesen Preis ward Thebe frei. Teiresias, ich scheide, Knabe, führe mich von hinnen. Ödipus, er führe dich von hinnen und befreie von deiner Nähe mich und meinem Zorne. Teiresias, ich scheide, doch ich sage noch, weshalb ich kam. Mich schreckt dein Antlitz nicht, und nirgends vermag mich zu ereilen deine Macht. Vernimm, der Mann, den du gesucht, der Mörder des Laios, den du laut vor allem Volke verflucht, er steht vor allem Volke hier. Jetzt heißt er noch ein Fremder, eingewandert aus fremdem Lande, doch in wenig Stunden wird er sich Thebes Eingeborner zeigen. In Jammer wird sich sein Geschick enthüllen. Blind wird der Sehende und arm der Reiche, und schwanken Fußes wird er fremdes Land mit seinem Stabe tappend durchwandern. Den eignen Kindern, Bruder sowie Vater, dem eignen Weibe, Sohn zugleich und Gatte, Nachfolger seines Vaters und sein Mörder. Nun, lebe wohl, Ödipus, sinne nach, mein Rätsel zu erraten. Wenn ich log, so hab ich nichts von Seherkunst verstanden. Teiresias entfernt sich, Ödipus verweilt noch, ihm finster nachschauend, dann eilt er hastig in den Palast. Chorgesang. wer du bist, der sie vollbracht, jene Gräueltat der Nacht, welche aus der Zeitenwogen neu ans Licht der Gott gezogen, Mann der blutbefleckten Hand, schreck empor, denn unbekannt kannst du länger nicht verweilen, schreck empor, um zu enteilen vor der Rache scharfen Schlägen, schneller muß dein Fuß sich regen, als geschreckte Rosse brausen. Über dich mit Schreck und Grausen stürzt der Sohn des Zeus. Er schwingt hoch den Blitz und ihn umringt wilder Rache Götterchor, stürzend aus des Hades Tor. Mit den dunkeln Schwingen schwirrend, sicher fassend, nimmer irrend, leuchtend ist ein heller Blitz von Apollons Göttersitz, jenes Wort herabgedrungen, wie ein Donner ist's erklungen. Auf zu spüren den Verruchten, auf zu fassen den Verfluchten, schweife wie ein Stier der Berge durch die Wälder und verberge dich in Wüsten und in Klüften, zu entfliehen in öden Schlüften jenem Spruch, der aus der Erde Schoß erklang. Mit Angstgebärde fliehe, fliehe, ha, verloren bist du dennoch, in die Ohren gellt der Fluch, wo du auch weilst und wie schnell du auch enteilst. Wie ein Adler durch die Lüfte fliegt er nach in Wald und Klüfte. Mund des Sehers, sprachst du Wahrheit? Uns gebricht des Geistes Klarheit. Ha, uns faßt ein tiefes Grauen, dieses Rätsel zu durchschauen. Hat nicht Korinthos geboren, den zum König wir erkoren? Nimmer hat der Zwietracht Flamme Thebes altem Herrscherstamme Kampf mit Korinthos gebracht. Nein, kein Argwohn gibt uns Macht, den Erschlagenen zu rächen an Ödipus und zu sprechen wider ihn, dem tausend Zungen Thebes Lob und Preis gesungen. Zwar es schaun der Götter Blicke klar der sterblichen Geschicke, doch der Seher irrt nicht minder als wir andern Menschenkinder. Drum, ob auch der Weisheit Gaben gleiches Maß nicht alle haben, lasst uns, eh wir schaun im Klaren, nie ein Urteil offenbaren. Ward er einstens doch uns allen aus des Ungeheuers Krallen ein Erlöser, Segen spendend und durch seine Klugheit endend unsere Not. Lasst uns ihm danken, nicht im Glauben an ihn wanken.